Lügen ein Geschichtenerzähler, ein Lügenverbreiter, ein Gerüchtevorantreiber. Doch wär ich viel lieber ein Gefangener der Liebe, ein Gefangener der Liebe, ein Gefangener der Liebe, ein Sträfling des Geliebtseins, ein Opfer des Gemordwerdens. Und trotz allem muss ich meinem Herz ständig sagen, dass was es will, nicht funktioniert. Wie soll das nur einmal enden? Was ich zu finden vermag, der Menschheit mitzuteilen, dass ich jemanden suche, der mich mag, der mich mag. Dafür erzähl ich viele Geschichten, denn wer will schon die Wahrheit wissen? Um die Trauer zu unterdrücken, versuch ich mich für die Welt zu schmücken mit Glanz und Glorie. Ja, und schnell wird einem Denkenden klar, der ist nicht so, wie er tut. Das macht er alles nur aus Verzweiflung und Wut. Wut auf sich selbst, Schmerz, der ihn hier gefangen hält, Schmerz, der ihn hier noch hält. Einstein wäre schon längst bewusst, ich bin ein Geschichtenerzähler, ein Lügenverbreiter, ich möchte so viel mehr sein, doch ich lebe nicht weiter, wäre ich doch nur gescheiter, als ich sowieso schon bin, doch das Leben hat für mich keinen Sinn. Für mich keinen Sinn. Wär ich doch nur gescheiter, ging mein Leben zwar weiter, doch wär im Ansatz gescheitert. Und das hilft mir nicht weiter. Das Wetter ist heiter und du meinst mir zu helfen, indem du um mich wuselst, man es sonst nur kennt von Elfen. Bist du mir nur Last und ich kann ohne Rast aufs Ende zu rasen, wie Hasen auf einer Lichtung während der Paarung. Wenn alle Rohre enden, ein Ziel auf ihnen finden, einer tut ein Schuss. Mit dem Geschichtendichter. Nie komm ich noch dichter ans Leben heran, doch es tut mir nicht leid, Es tut mir nicht weh. Ich geh diesen Weg und da siehst du mich, wie ich mit dem Wind verweh, so weit, wie ich mit dem Wind verweh, ich komm nie mehr zurück, auch wenn du dich vor meinem Grab bückst. Ich wehe mit dem Wind, dort wo mich keiner findet. Ich wehe mit dem Wind, dort wo mich keiner findet. Dies ist die Wahrheit über mich, und ich weiß, dass mir keiner glauben will. Yeah.